Aussprache. Ich laut, ach laut, sch. A15. Hören Sie bitte und sprechen Sie nach. Ich laut. Ich, mich, möchten, Küche, manchmal, welche, vielleicht, bis gleich, natürlich, rechts, wichtig, ein bisschen, sonnig.